Boah, übel, Alter. Hallo? Das geht ja gar nicht. Hörst du das öfter? Tja, der Großstadtdschungel hat seine eigenen Regeln. Der Verhaltenskodex fürs urbane Leben. Die ungeschriebenen Gesetze. Hören, befolgen, glücklich sein. Heute in der U-Bahn. Eine vermeintlich gemütliche U-Bahnfahrt kann schnell zum Horrortrip werden. Wie das tragische Beispiel aus einem frühen Morgen im Leben von Morgenmuffel Detlef zeigt. Oh shit, schon wieder verpennt. Nix wie los, du U-Bahn. Wenn ich die Rolltreppe runterrenne, kriege ich die U-Bahn noch. Oh Mann, Entschuldigung. Hey, Achtung, darf ich mal? Hallo? Das ungeschriebene Gesetz Nummer 1. Rechts stehen, links gehen. Jährlich verstopfen Zehntausende von ignoranten Passanten den natürlichen Fluss auf Deutschlands Rolltreppen. Schockierend. Aber Detlef wird nichts erspart. Puh, gerade noch geschafft. Ah, schön. Noch fast keiner drin. Da pflanze ich mich doch in eines der vielen leeren Viererabteile. Ah, hey. Hä? Ach nö, nicht direkt neben mich setzen. Das ungeschriebene Gesetz Nummer 2, einen natürlichen Abstand wahren. Viele U-Bahn-Fahrer haben noch geschlafen, als Gott die Fähigkeit verteilte, bei Gelegenheit eine respektvolle Distanz zwischen sich selbst und einem fremden Menschen einzuhalten. Mit fatalen Folgen. So sinkt nicht nur das Wohlbefinden, auch wird unnötig die Beinfreiheit bei direkt gegenüber sitzenden Fahrgästen eingeschränkt. Doch zurück zu Detlef. Oh Mann, erst leer und der nähesuchende Typ direkt neben mir. Und jetzt wird die Bahn auch noch richtig vollgestopft. Und gleich komme ich zu spät, wenn es hier nicht bald mal vorwärts geht. Was ist denn das Problem? Warum geht's nicht weiter? Das ungeschriebene Gesetz Nummer 3. Beim Einsteigen Hirn einschalten. Unglaublich, dass es Menschen gibt, die nicht begreifen, dass man an allen Türen zusteigen kann und sich weigern, auch in den Zwischengängen zu stehen. So könnten nämlich alle mitfahren und wären schneller am Ziel. Ein Desaster. Detlef, halt durch. Boah, jetzt wird's eng. Aber Moment mal. Ey, nein, nein, nein, nicht. Das ungeschriebene Gesetz Nummer 4. Natürliche Körperfunktionen unter Kontrolle halten. Ist ein Huster oder Nieser wirklich nicht zu verhindern, gilt Hand vor den Mund. Durch wandelnde Viren- und Bakterienschleudern rollen täglich Schnupfen- und Grippewellen tsunami-mäßig über uns. Der rotzbeschlagene Detlef ist Gott sei Dank bald am Ziel. So, endlich da. Endlich kann ich aus diesem Albtraum aussteigen. Hey, ich muss auch noch raus. Ja, was denn? Das ungeschriebene Gesetz Nummer 5. Erst die Leute aussteigen lassen. Jeder, der nur ein geringstes an räumlicher Wahrnehmung besitzt, wird eingestehen, dass jede andere Form von Außenzusteigen unmöglich zum gewünschten Endresultat führt. Nämlich glückliche Aus- und Zusteiger. So, Detlef, jetzt kennen die Leute dort draußen endlich die 5 ungeschriebenen Gesetze in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf diese Weise sollte einer entspannten U-Bahn-Fahrt nichts mehr im Wege stehen. Danke, M94.5. Gecheckt? Die ungeschriebenen Gesetze auf M94.5.